Was der DJ verbindet, was der DJ verbindet. Du und ich, Schritt für Schritt, so tanzen wir gemeinsam durch die Nacht. Was?